Spielotheka, Spielotheka, Spielotheka, Spielotheka. Du bist ein Spielotheka, ich bin kein Spielotheka. Spielotheka, Spielotheka, du bist ein Spielotheka. Spielotheka, komm nach Hause, mach doch endlich eine Pause. Spielotheka, komm nach Hause, mach doch endlich eine Pause. Spielotheka, Spielotheka, du bist ein Spielotheka. Spielotheka ist am Brauchen, hat gar kein Geld zum Einkaufen. Spielotheka ist am Brauchen, hat gar kein Geld zum Einkaufen. Spielotheka, Spielotheka, du bist ein Spielotheka. Schmeiß dein Geld doch nicht da rein, deine Frau denkt, du bist ein Schwein. Schmeiß dein Geld doch nicht da rein, deine Frau denkt, du bist ein Schwein. Spielotheka, Spielotheka, du bist ein Spielotheka, ich bin kein Spielotheka. Am Spielen, inshallah der wird verlieren. Spielotheka ist am Spielen, ich hoffe der wird verlieren. Spielotheka, Spielotheka, du bist ein Spielotheka, ich bin kein Spielotheka.